Lektion 13 Aus Politik und Geschichte Schritt A Übung 9 Ich glaube, ich sterbe. Mein Puls geht schneller von Stunde zu Stunde. Mein Blutdruck wird höher mit jeder Sekunde. Die Hände zittern. Ich weiß es, ich ende mitten im Leben. Ein heißes Gefühl, dann wieder ein kühlerer Druck in der Brust. Ich huste voll Schmerz, mein Herz macht Sprünge. Kürzere, längere, weitere, engere. Jede Minute kann es verstummen. Die Knie werden weicher. Ich achte auf jedes Zeichen der Schwäche. Ich breche zusammen. Es wird gleich vorbei sein. Nur eins kann mich retten. Ein Streichholz und eine von deinen Zigaretten.